NDR 3. Meine Damen und Herren, der Schriftsteller Siegfried Lenz wird morgen am 17. März 60 Jahre alt. Geboren 1926 im ostpreußischen Lück, aufgewachsen in Masuren, dem er später mit »So zärtlich war Suleiken« gehuldigt hat, wurde er als 17-jähriger Soldat und zum Zeugen des großen Untergangs. Seit 1951 lebt Lenz als freier Schriftsteller in Hamburg. Autor eines umfangreichen Werks aus Romanen und Erzählungen, Theaterstücken und Hörspielen. Am Vorabend von Siegfried Lenz' Geburtstag senden wir nun ein Gespräch, das Hanjo Kesting vor wenigen Tagen in Hamburg mit dem Verfasser der Romane Deutschstunde und Heimatmuseum geführt hat. Lieber Siegfried Lenz, Sie werden 60 Jahre alt. Man wundert sich ein bisschen, denn zu Ihrem Bild, zumindest zu meinem Bild von Ihnen oder vielleicht auch zum öffentlichen Bild gehört, immer noch ein bisschen der jugendliche Umriss des Schriftstellers Siegfried Lenz. Auf der anderen Seite ist es nicht verwunderlich, dieses Datum, denn Sie sind als Schriftsteller seit 35 Jahren gegenwärtig. Wie ergeht es Ihnen selbst mit diesem Datum? Ändert sich die Perspektive oder kommt man sich literarisch schon etwas veteranenhaft vor? Also wenn Sie mich so fragen, irgendwo, denke ich, hängt mein düsteres Bild, The Picture of Dorian Gray, das Bild, das mein wahres Gesicht zeigt, das Jugendliche, das Sie mir so liebenswürdig ansagen oder anmuten, täuscht ein bisschen. Denn natürlich hat man 35 Jahre lang geschrieben, 35 Jahre lang gearbeitet. Und das hat unvermeidlicherweise ganz bestimmte Spuren hinterlassen. Ich kann beispielsweise, jetzt komme ich auf das Veteranenhafte, ich kann beispielsweise ganz bestimmte Bücher nicht mehr so frei, so frisch, so vorurteilslos lesen, wie sagen wir vor 30 Jahren. Mittlerweile hat man so viel erfahren, so viel gelesen, man hat, ja, wie soll ich sagen, fast genaue Erwartungen in Bezug auf Literatur und vor allen Dingen, man hat im Hinblick auf mögliche Reaktionen auf das, was einen umgibt, auch so ganz bestimmte Schemata, möchte ich beinahe sagen, einfach um Leben zu erleichtern. Ja, darin könnte etwas Veteranenhaftes liegen. Nicht? Es gibt einfach in Bezug auf die Welt, in Bezug auf das, was einen jeden Tag erwischt, erreicht oder auf die Probe stellt, feststehende Antworten und Reaktionen. Dies einmal zur Erleichterung gesagt. Und darin könnte man in der Tat ein Zeichen des Alters sehen. Können Sie diese Erwartungen oder diese Schemata, wie Sie sagen, in literarischer Hinsicht etwas genauer beschreiben? Ist es jener unvermeidliche Prozess, dass man sich sozusagen in seinem literarischen Haushalt doch eher von Jugenderinnerungen immer noch speist und dass man größere Schwierigkeiten hat, Neues überhaupt aufzunehmen? Oder welche Art sind diese Erwartungen und Schemata? Nein, daran fehlt es nicht. Also Ich glaube auch nicht, dass sich die Inspiration durch Jugenderlebnisse immer wieder erfrischt und speisen lässt. Das geht bei mir anders. Darüber können wir aber noch sprechen. Sondern wenn ganz bestimmte politische Sachverhalte in der Literatur auftauchen, dann reagiere ich so ein bisschen mit Skepsis, weil ich mich frage, ist das nicht bereits dargestellt, ist das nicht bereits ausgefragt, nicht wahr? Was soll das noch einmal? Wir wissen es ja. Also wenn Literatur versucht, über alle Maßen aktuell zu sein und dann gewissermaßen nur noch offene Türen einrennt, nicht? Dann gibt es bei mir so bestimmte Reaktionen, die auf Müdigkeit hinauslaufen. Wie ergeht es Ihnen mit Ihren eigenen Büchern? Ich weiß nicht, ob Sie Ihre früheren Bücher wiederlesen. Nein, ich lese ihn nicht wieder. Hin und wieder aber geschieht es schon, dass ich mal ein Seitchen oder ein Kapitelchen wiederlesen muss, aber dann mit dem unwillkürlichen Wunsch einzugreifen, neu zu konzipieren, in jedem Fall aber umzuschreiben. Es ist merkwürdig, wie man sich überholt, wie man sich selbst hinter sich zurücklässt. Sich selber historisch wird auch. Selbstverständlich, alles wird historisch, alles verfällt der Historie, möchte ich beinahe sagen. Auch das, was man vor 20, 30 Jahren gemacht hat. Plötzlich stellt man fest, man hat andere Ausdrucksmöglichkeiten. Oder aber die Perspektive ändert sich. Oder aber man möchte einen Konflikt viel mehr in die Schwebe bringen. Damals war er viel zu entschieden. Nur um einige Beispiele zu nennen, ja. Und das ist, glaube ich, eine Grunderfahrung, die jeder Schriftsteller macht. Dass er einfach einen Teil seiner Arbeit hinter sich lässt. Nun behält ja die frühe Produktion, einfach dadurch, dass sie da ist, auch ihr Recht gegenüber dem Versuch oder dem Wunsch des späteren Eingriffs. Ja. Also wenn wir historische Figuren nehmen, dann sind ja nicht die Ausgaben letzter Hand, etwa die Goethe besorgt hat, diejenigen, an die man sich immer halten muss. Der alte Goethe hat den Werther ziemlich schmählich behandelt und der Werther ist ein großartiges Buch. Sicher. Wie ergeht es Ihnen da, sagen wir unter dem Gesichtspunkt der Qualität des literarischen Urteils mit frühen Büchern, sagen wir, es waren Habichte in der Luft oder Mann im Strom? Da Sie den Titel genannt haben, möchte ich bei diesem Titel bleiben. Es waren Habichte in der Luft. 17 Jahre nachdem dieses Buch erschienen war, wollte mein Verleger eine Neuauflage machen. Und er lud mich ein, dieses Buch zu lesen und ein Vorwort zu schreiben. Ich habe es gelesen. Ich wollte es, wie ich vorhin feststellte, sofort neu konzipieren. Aber dann dachte ich mir, Herrgott, das ist doch eine Ungerechtigkeit gegenüber dem jungen Burschen, der du einmal warst. Ich habe das Buch mit 23 geschrieben. 17 Jahre später sollte ich es mit einem Vorwort versehen. Und da kam mir gleich der Verdacht, das wäre doch nur eine Art von Rabatt, möchte ich sagen, von Preisnachlass, eine Werbung um Preisnachlass. So gewissermaßen, naja, ganz gut für den Anfang, aber heute bin ich natürlich dem jungen Mann überlegen. Und darin sah ich eine erhebliche Ungerechtigkeit und sagte mir, das ist doch Quatsch, warum sollst du ein Vorwort schreiben? Man muss einverstanden sein mit den Möglichkeiten, über die man zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügt, über die man jeweilig verfügt in einer besonderen Situation. Das klingt aber gleichwohl einschränkend. Haben Sie die Gewissheit des Qualitätszuwachses? Oder ist es mehr die größere Souveränität im Verfügen über die handwerklichen Mittel des Metiers? Trotzdem es können frühe Bücher Würfe sein. Selbstverständlich. Unwiederholbare, einzigartige Würfe. Oh ja, das haben wir oft genug erlebt in der Literatur. Auch sagen wir jetzt unter meinen Kollegen, die nach dem Krieg begonnen haben zu schreiben, dass sie mit einem Buch, mit dem ersten Buch, Trompetenhaft, da war ein großartiger Wurf, nicht wahr, der unbezweifelbar war, und dann einfach nachließen. Das haben wir immer erlebt. Natürlich ist es so, dass ich heute glaube, ich habe keine letzten Gewissheiten und ich fürchte, in der Literatur gibt es überhaupt keine letzten Gewissheiten. Je länger ich darüber nachdenke und je länger ich mich mit Literatur beschäftige. Aber manchmal habe ich doch das Gefühl, dass mir, und das klingt verdächtig, eine gewisse Geläufigkeit zu eigen ist. Eine Geläufigkeit im Urteilen und im Machen, im Auswählen und im Machen. Was dir eine gewisse Widerstandslosigkeit auch resultieren kann? Selbstverständlich. Aber da muss man einfach skeptisch genug sein als Autor. Man ist ja auch sein eigener Kritiker. Im Hinblick auf das, was man auswählt, aus dem Riesenangebot, das einem die Welt macht, und dann aufs Papier bringt. Und da versuche ich einfach, mir selbst Widerstände zu schaffen, gegen die Geläufigkeit, gegen die allzu geschwinde Annahme und Aufnahme von Angeboten. Wenn man nun nach dem konkreten Datum fragt, also einem 60. Geburtstag, so haftet an einem solchen Datum, ob es nun 50 oder 60 Jahre sind, immer auch etwas Zufälliges. Ich zielte ja eher auch auf eine Generationszugehörigkeit, einen Generationswandel. Sie sind als Autor, das sagte ich auch schon, seit gut 35 Jahren öffentlich existent. Und Sie gehören dem an, was man die deutsche Nachkriegsliteratur genannt hat. Aber diese Nachkriegsliteratur ist eine von heute aus gesehen doch schon abgeschlossene Epoche. Auch einige ihrer wichtigsten Vertreter, ob Heinrich Böll oder Alfred Anders oder Arno Schmidt, leben nicht mehr. Das muss ja auch den Blick verändern, weil wir inzwischen neue Autoren haben, jüngere Autoren, die einen anderen Blick auf die Realität haben. Und Sie sind ja bis auf den heutigen Tag, glaube ich, ein Autor, der wie viele sich aus seinen, nicht gerade Jugenderinnerungen, aber aus seinen frühen Erinnerungen auch thematisch sehr stark herleitet. Erzählungen wie Das Kriegsende, also ihre letzte größere Erzählung, oder der letzte Roman Exerzierplatz, sagen ja schon vom Titel her, dass hier gewisse deutsche geschichtliche Kontinuitäten in den Blick genommen werden. Wie verändert dieses den Blickwinkel vom Generationenaspekt her? Ich denke, dass alle Schriftsteller, wann immer sie lebten, auf die Erfahrung ihrer Generation festgelegt waren. Und dass es durchaus genügt, wenn sie versuchen, diese Erfahrung schreibend einzuholen, schreibend zu meistern. Denn es hat sich ja gezeigt, dass nicht nur eine einzige Generation jeweils da ist, die schreibt, sondern immer mehrere Generationen. Und so muss man einverstanden damit sein, dass das Spektrum der Literatur gleichzeitig sehr alte Schriftsteller zeigt, sagen wir, die Kollegen, die aus dem Exil zurückkehrten, gleichzeitig, wenn ich jetzt an die Nachkriegsliteratur denke, die Kollegen, die aus dem Exil zurückkehrten, andere, sagen wir Schnurre, Borchert, Böll, Anders, einige, die Sie genannt haben, gerade anfingen zu schreiben und dann Mitte der 50er Jahre... Oder im Grunde verspätet anfingen zu schreiben. Verspätet anzufangen. Durch das Dritte Reich. Durch das Dritte Reich. Und dann Mitte der 50er Jahre wiederum eine andere Generation anfing zu schreiben oder Ende der 50er Jahre. Und diese Gleichzeitigkeit von verschiedenen Erfahrungen, Generationserfahrungen, bestimmt natürlich auch das Spektrum der Literatur in ganz bestimmter Weise. Ich bin einverstanden damit, wenn die Erfahrungen, die ich gemacht habe und denen ich mich sehr verbunden fühle, die ich ausfragen möchte und kenntlich machen möchte, eines Tages nicht mehr das Interesse finden, das sie für mich gehabt haben, die ganze Zeit, in der ich schrieb, gehabt haben. Damit muss man als Schriftsteller einverstanden sein. Aber daraus kann sich für mich niemals die Schlussfolgerung ergeben, nun der neuen Aktualität mit dem Handtuch über dem Arm hinterher zu sein und sie gewissermaßen rasch und eifrig einzubringen in den Haushalt meines Schreibens. Herr Lenz, Sie sind, ich glaube, das kann man sagen, ein ungemein produktiver Autor. Sie haben 10 Romane geschrieben, knapp 100 Erzählungen, Theaterstücke. So viele? Ich habe mal durchgezählt, es sind fast 100 Erzählungen, Theaterstücke, Hörspiele, Features, eine Fülle von Essays und von kritischen Arbeiten. Daraus spricht, könnte man vermuten, eine gewisse literarische Ungebrochenheit. Und zwar gleich in einem doppelten Sinn. Einmal eine nicht so leicht erschöpfbare Produktivität, Kreativität im Sinne von Erfindungskraft, Fantasie, Gestaltenfülle. Auf der anderen Seite aber auch eine Ungebrochenheit im Vertrauen auf die Literatur. Ich meine jetzt nicht Wirkung von Literatur, sondern Vertrauen auf die Literatur. Dass das ein nach wie vor tragfähiges, wichtiges, entscheidend wichtiges Medium ist. Liegt nun diese Ungebrochenheit, die ich jetzt mal voraussetze, schlicht daran, dass sich hier ein kreatives Bedürfnis einfach Bahn bricht? Oder gibt es bei Ihnen auch Anwandlungen von Vergeblichkeit im Blick auf das Schreiben? Es gibt Augenblicke, in denen ich mir sage, warum das Ganze? Welche Wirkung hat das, was du tust? Sollst du weitermachen? Und besonders dann, wenn man merkt, eine Sache ist missglückt, man ist gescheitert. Man sitzt 3-4 Wochen, manchmal bin ich noch länger an einer Sache dran gewesen und habe beim Überprüfen festgestellt, es geht so nicht, du musst etwas ganz Neues machen. Um weit auszuholen... Ich meinte aber nicht so sehr eigentlich die Schreibkrise, die wahrscheinlich jeder Autor kennt, die sich am Schreibtisch immer wieder herstellt. Ich verstehe, nicht? Ich habe früh festgestellt, dass wenn man schreibend leben möchte, Sitzfleisch dazu gehört. Nicht nur Inspiration, sondern Sitzfleisch, Starrsinn, Ausdauer. Übrigens Qualitäten, die auch Goethe festgestellt hat, wenn ich das in diesem Atemzug sagen darf. Und nun ist es so, ich habe mir angewöhnt, vielleicht ist es auch eine Eigenart von mir, zu reagieren auf alles, was mich erreicht. Auf Ereignisse, auf Stimmungen, auch auf ferne, auf exotische Ereignisse, genauso gut wie auf naheliegende. Und diesen Ereignissen jeweils eine Fassung zu geben oder etwas von ihnen abzuheben, zu abstrahieren und sie in eine neue Form zu übertragen. Das ist eine Art des permanenten Reagierens auf alles, was um mich herum geschieht oder aber, was ich mir ausdenke, was in meiner Vorstellung, also in der zweiten Realität, wenn man so sagen will, geschieht. Und das tue ich einfach, um mir ganz bestimmte Dinge verständlich zu machen oder aber, um sie zu einem Ende zu bringen. Schauen Sie, das Leben ist unabgeschlossen. Ein Dickicht, unüberschaubar, unübersehbar. Und indem ich schreibe, kann ich mit Hilfe des Faktors Zeit Vorgänge, Ereignisse ein bisschen überschaubar machen, einsichtig machen. Das ist für mich tatsächlich etwas, was ich in der Literatur finde. Eine gewisse Überschaubarkeit. Ja, und darum vielleicht auch mein von Ihnen vorher zitiertes Sitzfleisch und mein Starrsinn, der, wenn man 35 Jahre schreibt und sich zum täglichen Pensum, sagen wir nur, ein Seitchen gesetzt hat, durchaus genügt, um dann diese Zahl von Büchern zustande zu bringen. Da Sie sagten, dass Sie unmittelbar und andauernd reagieren und auch das Fernliegende einbeziehen. Dann erscheint mir das auf den ersten Blick zumindest ein wenig verwunderlich, da Ihre Bücher ja doch oft, fast immer, in einem bestimmten, auch überschaubaren, geografisch fixierbaren Regionalismus fast angesiedelt sind. Ob das nun Masuren ist oder Schleswig-Holstein oder Hamburg. Ist das eine Form von Transplantation, die da stattfindet, oder ist es eine andere Verarbeitungsweise? Denn das Fernliegende klingt auch ein bisschen nach dem Exotischen. Ja, durchaus. Es ist so, dass ich auch von fernliegenden Ereignissen zunächst einmal abstrahiere. Gewissermaßen die reine Gestalt, den reinen, angeblich reinen Vorgang finden möchte. Und dann nehme ich so einen Konflikt wie Macht und Kunst zum Beispiel, mich gezwungen fühle einfach, den unterzubringen. Und da ich nichts davon halte, die Bestechlichkeit durch Exotismus auszunutzen, suche ich ihm einen konkreten Ort, einen windstillen Ort. Zum Beispiel ein, ja, wie Sie sagten, nicht die Provinz, aber die Region. Da, wo alles zum Vorschein kommt, genau abgehoben werden kann. Und dann versuche ich, ein Personal zu finden, das diesen Konflikt austrägt, wenn die Region erst da ist. Nicht? Ganz oben der Konflikt, dann suche ich mir die Region und dann das Personal, das natürlich übereinstimmen muss mit den Eigentümlichkeiten, die die Region fordert. Das, bis in den Dialekt hinein. Das erscheint mir einleuchtend für den Geschichtenerzähler, weil die Geschichten ja oft kleine Modellsituationen enthalten und eine gewisse Abstraktheit in der Anlage, im Entwurf haben. Und sozusagen das Regionale auch nicht so breit ausgeführt werden kann, wie in einem Roman beispielsweise. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass bei einem Roman wie Heimatmuseum oder Deutschstunde, die ja nun sehr stark in Schleswig-Holstein, Deutschstunde und Masuren, Heimatmuseum, angesiedelt sind, dass dort nicht der Konflikt, der Anlass, das, was sozusagen den Schreibimpuls in Ihnen ausgelöst hat, das ist ja eine Fülle von verschiedenen Motiven, dass dieses sozusagen von der Region getrennt existiert. Das muss sich doch sozusagen schon in der Entstehung immer vermischt haben, bei diesen Büchern. Selbstverständlich. Es existiert getrennt und kann nur lebensfähig werden, indem man es wieder in die Region hineinbringt. Und es hat sich gezeigt, dass diese Konflikte durchaus übertragbar sind. Nehmen wir das Heimatmuseum. Ich hatte nie gedacht, dass dieses Buch in so viele Sprachen übersetzt werden wird, weil hier ein belasteter Heimatbegriff dargestellt wird. Oder weil der Versuch unternommen wird, diesem belasteten Heimatbegriff eine gewisse Unverfänglichkeit zu geben, zurückzugeben. Und es hat sich gezeigt, dass in Finnland genauso wie in Amerika oder in Ungarn oder Israel Menschen nach der Lektüre dieses Buches sich sagten, Gott, angestiftet zum Vergleich, wie ist es in unserer Region? Wie schaut es mit unseren Minoritäten aus? Unter welchen Umständen entdecken wir Heimat? Ja? Dass also dieser Konflikt übertragbar ist, obwohl er aus einer Region stammt und nur in dieser Region eigentümlich verstanden werden kann. Nicht? Aber durch die Übertragbarkeit findet er plötzlich eine Offenheit auch für andere Regionen. Wir bestehen doch nur in Regionen. Es gibt ja nirgendwo eine Metropole der Welt, in der, sagen wir, Direktiven ausgegeben werden dafür, was wir tun sollen. Ja, nur das konkrete Regionale ist überhaupt übertragbar und nachvollziehbar. Vermutlich wird es so sein. Weil es stimmt. Ja. Nur das kann stimmen. Das Allgemeine kann ja nie ganz richtig sein. Kann nie richtig sein. Wie Adorno sagte, das Ganze ist vermutlich nicht das Wahre. Ich fragte Sie eben nach den Anwandlungen von Vergeblichkeit, was das Schreiben betrifft. Ich meinte natürlich Vergeblichkeit auch im Sinne einer Hemmung, einer Bedrohung der Produktivität, etwa in dem Sinn, wie Wolfgang Hildesheimer sagt, er schreibe nun nicht mehr, Literatur habe keine Zukunft, nur noch eine Vergangenheit, noch keine wirkliche Gegenwart mehr. Und wenn man den neuesten Roman von Günter Grass sich ansieht, der seit 14 Tagen vorliegt, dann ist ja darin nicht nur die Überlebensproblematik, emphatisch gesprochen, der Menschheit gestellt, sondern auch die Frage, ob Literatur nicht dadurch bedroht ist, dass sie möglicherweise keine Zukunft mehr hat. Keine Zukunft, weil die Existenz der Menschheit bedroht ist. Dass also eine Dimension der Zeit verloren geht, auf die Literatur sich früher immer mit großer Gewissheit, selbst unter allen Problemen der Gegenwart, immer verlassen konnte. Die Zukunft wird es anders zeigen. Und diese Dimension ist vielleicht, und so muss man die Rettin von Günter Grass, glaube ich, verstehen, möglicherweise verschlossen. Ist das für Sie mehr als eine Sorge, sondern auch eine Schreibhemmung? Es ist keine Schreibhemmung. Es gibt da viel, gerade zu dem Problem, viel zu sagen. Ich habe auch darüber mit Günter Grass geredet. Zunächst einmal grundsätzlich, als jetzt auf die Endzeitvision bezogen und die Zukunft der Literatur. Als der heilige Aloysius von Gonzaga ballspielend an einer Wand gefragt wurde, was er täte, wenn für die nächsten 5 Minuten das Ende der Welt prophezeit würde, sagte er natürlich weiter ballspielen. Wir sind alle ein bisschen Utopisten und können, wenn wir schreiben, natürlich nur vertrauen auf die ungeheuer langwierige, langsame, vor allen Dingen aber unkalkulierbare Wirkung von Literatur. Natürlich können wir uns sagen, seit 2000 Jahren haben wir eine formulierte Literatur in Europa. Und die Aufgeklärtheit des Menschen lässt immer noch zu wünschen übrig. Es wird gefoltert. Der große Poker um Macht findet überall statt. Die Selbstverteidigung der Macht, die Selbstverteidigung der Privilegien. Überall können wir die schauderhaften Folgen erleben, jeden Tag. Was hat Literatur bewirkt? Im Einzelnen glaube ich aber, und das ist nachweisbar, hat sie etwas bewirkt. Nämlich sie hat eine ganz bestimmte Empfindlichkeit für Ereignisse, für Probleme entstehen lassen. Wir beurteilen Dinge heute einfach anders als vor 100 Jahren in unserem Land mit Hilfe der Literatur. Ich weiß, dass mehr als 80% aller Menschen in der Welt verurteilt sind, ohne Literatur zu leben. Schuldlos. Die aber dennoch ein genaues Gespür haben für ihr Unglück, für ihre Misere, für ihre Not, die ihnen unaufhebbar vorkommt. Und dass wir, die wir mit Literatur leben, das aus der Literatur beziehen, zu einem gewissen Teil vielleicht. Für mich persönlich, nicht aus Trägheit, nicht aus Gewohnheit, lässt sich ein, sagen wir, bemessenes Zutrauen in die Literatur und ihre Möglichkeiten durchaus rechtfertigen. Und ich glaube schon, dass unsere gemeinsamen Anstrengungen, unsere gebündelten Anstrengungen von allen Kollegen, die wir schreiben, dazu ausreicht, vielleicht nicht gerade große, spektakuläre Gegenmodelle zu dem jetzigen Zustand der Welt zu entwerfen, das gewiss nicht, aber doch Korrekturen anzubringen, Augen zu öffnen, bloßzustellen, zu enthüllen, wie Sartre es sagte. Literatur handelt, indem sie enthüllt. Ja? Oder schlicht gesagt zu zeigen, sodass einfach durch neu entstandene Aufmerksamkeit und Empfindlichkeit für Probleme Literatur schon eine Möglichkeit hat, sich selbst zu rechtfertigen. Dieses Vertrauen in die Literatur, das Sie so offen einbekennen, ein bemessenes Vertrauen, hat natürlich auch eine andere Seite, nämlich eine, die die Schreibweise nun betrifft. Zukunftsvertrauen, Literaturvertrauen und Traditionsbewusstsein haben auch etwas miteinander zu tun. Und man hat Sie in der literarischen Kritik mehr als gelegentlich einen maßvollen Traditionalisten genannt, auch einen Realisten. Ich weiß, dass das literarische Etiketten sind, aber auf der anderen Seite treffen Sie, glaube ich, auch etwas Richtiges. Geht mit diesem Vertrauen in die Literatur parallel ein Vertrauen in die Erzählbarkeit der Welt und in den Sinn von gut erfundenen Geschichten? Also ich persönlich brauche Geschichten, um nicht die Welt zu verstehen, aber bestimmte Ereignisse in der Welt zu verstehen. Und wenn ich so daran denke, woher eigentlich meine wichtigsten Erfahrungen stammen und zu den wichtigsten zählen furchtbare Erfahrungen genauso wie angenehme, dann muss ich Ihnen sagen, Livagno Kesting, die habe ich am Schreibtisch gemacht. Lesend, denkend, entwerfend, wie Dürrenmatt sagte, das schlimmste Ende erfinden. Das macht Spaß. Die schlimmstmögliche Wendung. Die schlimmstmögliche Wendung. Und wie Max Frisch sagte, Erfahrungen mache ich eigentlich nur noch am Schreibtisch. Zum Beispiel. So geht es mir auch. Das ist eine fast feststehende Erfahrung. Und ich persönlich kann mir nicht denken, dass ich darauf verzichten möchte. Das, was in der Welt vorgeht, aus konkreter Realität, in der so viel Verborgenes zu beziehen. In der Literatur kommt alles viel deutlicher zum Vorschein. Die Spielarten der Macht kann ich aus Shakespeares Königsdramen sehr viel deutlicher erfahren, nicht wahr? Sagen wir, wie aus Zeitungsberichten, nicht wahr? Aus Washington oder Moskau oder irgendwoher. Wie macht die Literatur das? Wie bringt sie Ordnung in eine chaotische Welt? Das hat so etwas Sinnstiftendes. Oder ist das, ich meine das jetzt nicht ironisch, es ist doch der Versuch, mit Literatur in einer vielleicht unübersehbaren oder sich chaotisch darstellenden Wirklichkeit so etwas wie eine Ordnung oder Modellsituation, Orientierungsmöglichkeiten für den Leser zu schaffen. Zunächst einmal haben wir einen Konflikt und dieser Konflikt wird von Menschen ausgetragen. Nicht von beliebigen Menschen, sondern von vorgewählten Menschen, die der Autor sich schafft. Sie handeln in einer übersehbaren Zeit. Wir wissen nicht, wie lange ein Konflikt zurückreicht, der, sagen wir, heute Menschen inspiriert, ganz bestimmte Dinge zu tun. In der Literatur wissen wir es. Denn jede Art von Erzählung, das entspricht zumindest meiner Erfahrung, enthält auch schon Interpretation. Der Erzähler interpretiert also die Welt, interpretiert bestimmte Ereignisse und bringt sie so klarer zum Bewusstsein. Überhaupt sehe ich darin eine ganz wesentliche Aufgabe. Ich meine nicht didaktisch, aufdringlich didaktisch, ja, sondern indem er sich bestimmten Ereignissen zuwendet, von denen er glaubt, dass sie die Unübersichtlichkeit dieses Tages ein bisschen übersichtlicher machen kann. Nun ist die theoretische Diskussion über Literatur, eine solche gibt es ja auch, die von der Kritik und von der Wissenschaft geführt wird, geradezu durchschallt und durchhallt seit mehreren Dekaden, kann man fast sagen, von Begriffen wie Krise des Erzählens, Ende des allwissenden Erzählers, Ende von Sinnstiftung und so weiter. Haben Sie da eine Kontraposition? Glauben Sie, dass da was Richtiges gesehen ist? Ja, schauen Sie, der Roman... Setzen Sie das in Beziehung zu Ihrer eigenen literarischen... Ja, der Roman wurde so oft totgesagt. Und das Erzählen wurde auch so oft als untaugliches Prinzip des Verhaltens in der Welt gekennzeichnet, dass ich im Grunde, und nicht nur ich, sondern viele andere längst hätten aufhören müssen. Aber es zeigt sich, dass jeder Schriftsteller oder viele Schriftsteller, sagen wir, in Übereinstimmung mit ihrer eigenen selbst entworfenen Ästhetik schreiben und erzählen. Und das heißt, dass ein Liebhaber der kleinen Form den Roman natürlich totsagen möchte, weil er die einzige Möglichkeit, sich auszudrücken und der Welt beizukommen, in der kleinen Form findet. Ich weiß, das ist sehr vergröbert gesagt und sehr vereinfacht gesagt. Aber überprüfen Sie mal die theoretischen Ansichten von Schriftstellern im Hinblick auf das, was ihre eigene Literatur darstellt, dann werden sie rasch einsehen, dass sie alle mehr oder weniger nur in Übereinstimmung mit ihren eigenen Konzepten handeln und auch dekretieren. Mich persönlich, um direkt zurückzukommen auf Ihre Frage, hat es nicht entmutigt zu hören, das Erzählen ist tot und du bist ein Fossil, mein Gott, und du gehörst längst unter die Pyramiden und was soll's noch. Nicht wahr? Ich habe gemerkt, dass es sehr viele Menschen gibt, die die Erzählung brauchen, ist zu viel gesagt, aber die lesen wollen, die unterhalten sein wollen und beim Unterhalten etwas gezeigt bekommen wollen. Ich weiß, daran kann eine Gewaltmaßnahme liegen. Nicht? Das ist ganz selbstverständlich. Aber ich will nicht versuchen, hiermit ein Bedürfnis zu decken. Oder einen Bedarf zu decken, darauf kommt es mir nicht an. Sondern ich schreibe und werde fortfahren zu schreiben, weil ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die Interesse daran haben, aus der Literatur zu erfahren, wie sich der Autor gerade den Befund der Welt vorstellt, um sich abzustimmen. Literatur macht Angebote zur Abstimmung, ne? Und solange ein Bedürfnis oder sagen wir der Wunsch besteht, solche Angebote zur Kenntnis zu nehmen, nicht einmal anzunehmen, nur zur Kenntnis zu nehmen, solange, glaube ich, kann man unentmutigt weitererzählen. Wenn Sie erlauben, würde ich ganz gerne jetzt ein bisschen mal in Ihre Werkstatt blicken und ganz schlicht fragen, wie geht der Schreibprozess bei Ihnen vonstatten? Wann schreiben Sie? Ist das ein sehr disziplinierter, regelmäßig ablaufender Prozess oder ist das sprunghaft? Nee, das ist sehr, sehr diszipliniert. Ich gehe richtig zur Arbeit, ne? Morgens gefrühstückt, das erste Pfeifchen, die Zeitung mit den üblichen Reaktionen oder die Zeitungen. Und dann gehe ich rauf in mein Arbeitszimmerchen, arbeite so bis halb eins. Jeden Vormittag ist meine beste Zeit. Und dann am Nachmittag noch einmal, so von 3 bis 6:30. Es ist ein bisschen unterschiedlich, wo ich arbeite, ob hier an meinem Hamburger Schreibtisch oder in Dänemark, wo wir ein Häuschen haben, meine Frau und ich, und in absoluter Einsamkeit leben. Da kann man natürlich ungestört 6-7 Stunden arbeiten. Im Grunde braucht man ja nicht sehr viel als Schriftsteller, nicht nur Bleistift, Papier, Tabak und dieses schöne Geländer durch die Zeit, wenn man an einem längeren Buch sitzt, ne? Das also 3, 4 oder 5 Jahre, wie das Heimatmuseum, in Anspruch nimmt. Was dieses längere Buch betrifft, wie planvoll geht dieser Prozess vor sich? Das heißt, wie fertig ist das Konzept beim Beginn der Niederschrift? Wie offen bleibt der Prozess der Niederschrift? Das ist für mich, für meine Arbeit sehr entscheidend. Manchmal habe ich Lust, es ganz zu Ende, bis zu Ende durchzuplanen, im Einzelnen festzulegen. Und ich muss mich einfach zwingen, gewisse Offenheiten zu lassen. Der Grundeinfall ist da. Der große Konflikt, selbstverständlich, der alles klammert, überwölbt, der ist vorhanden. Heimatmuseum sagt sich selbst aus, was damit intendiert ist, ganz klar. Und nun suche ich mir die Personen zusammen, all das, was beweisfähig ist, und suche mir vor allen Dingen Ablenkungsszenen aus. Man muss immer versucht sein, von der Haupterzählschiene abzulenken, um gegenzuspiegeln, auszuweichen. Nicht, denn so konzentriert findet Leben ja nicht statt. Darauf achte ich insbesondere. Aber versuche nie so in Girlandenform von Anfang bis zu Ende festzulegen. Denn ich weiß ganz bestimmt, dass zwischendurch ein gewisses Ungenügen auftritt, dass man bei dieser Figur scheitert und das einfach nicht schafft oder zwingt. Ja, und dann lasse ich mir lieber von Anfang an ganz bestimmte Leerstellen, die dann im Schreibprozess aufzufüllen sind. Übrigens Erfahrung dabei, die mich auch immer wieder beeinflusst, besteht darin, dass wenn man eine Reihe von Kapiteln geschrieben hat oder ziemlich weit vorangekommen ist, merkt, dass jetzt vollendete Tatsachen geschaffen sind und dass das, was man sich so in herrlicher, freier Meditation oder Imagination ausgedacht hat, plötzlich nicht mehr stimmt, nicht mehr passt, geändert werden muss, eingepasst werden muss. Das ist auch eine Grunderfahrung. Mhm. Schreiben Sie mehrere Fassungen? Von einzelnen Kapiteln, eigentlich nicht von einem Buch. Nun, das schließt aber nicht aus, dass ich etliche Erzählungen da habe, die nie publiziert worden sind, noch nicht veröffentlicht werden. Und dass ich eine ganze Reihe von Romankapiteln habe, die einfach für die Katz geschrieben wurden. Das ist ja ganz die ausgeschieden werden? Ja, denn wenn ich dran sitze, beispielsweise an der Deutschstunde, habe ich weit über 100 Seiten den ganzen Anfang weggenommen. Das sollte ursprünglich etwas ganz anderes werden, aber dann kam eine Reise dazwischen, so nach Amerika. Ich war längere Zeit fort, wollte es wieder aufnehmen und stellte fest, dass es mir in eine ganz unerwünschte, idyllische Richtung weggelaufen war und habe die ganze Sache noch einmal von vorne angefangen. Mhm. Was mir auffällt an Ihren Büchern, und ich bin nicht der Erste, dem das auffällt, ist eine, ich sage mal auch, das ist natürlich eine Überspitzung, eine Verallgemeinerung, eine vorwiegend männlich geprägte Welt. Im Mittelpunkt stehen fast immer Konflikte oder Freundschaften von Männern oder auch die Variation Väter und Söhne, während das Weibliche keine so ausgeprägte Rolle spielt. Ja, ist das, sagen wir mal, das Erbe von Hemingway oder sozusagen eine bestimmte Erfahrungswelt? Ich glaube, das ist eine Erfahrung und ich bin traurig genug, sagen zu müssen. Ich halte das nicht für einen Mangel. Nein, nein, ich habe Sie auch nicht so verstanden. Aber ich bin traurig genug, sagen zu müssen, dass nach meiner Erfahrung diese verdammte Welt immer noch eine Männerwelt ist. Dass die wirklich schwerwiegenden Entscheidungen, die getroffen werden, von Männern getroffen werden. Ich sehe das immer noch so. Und vielleicht sind in dieser Hinsicht meine Erzählungen als Reflex auf diesen Zustand zu verstehen. Nicht? Anders kann ich es mir nicht denken. Denn es ist klar, dass wir brauchen uns da nicht langwierig Beispiele vorzuzählen, dass da, wo wirklich an den Hebeln gedreht wird, dass da, wo wirklich Unheil über die Welt gebracht wird, Männerverantwortung gilt und zählt und Männer die Verantwortung haben. Nun sind es nicht solche Männer eigentlich, nein, nein, die in ihren Büchern im Vordergrund stehen. Das sind ja meistens auch Opfer und die Geschichte erleiden. Naja, aber sie geben nur ein Beispiel dafür, dass diese Welt eine Männerwelt ist. Leider immer noch. Was mir fast noch stärker auffällt als diese männliche Prägung von Welt und Büchern, ist, ich will es nicht nennen, einen anti-intellektuellen Zug dieser Bücher, aber auffällig ist doch zumindest, dass es bei Ihnen so gut wie keinen einzigen Helden oder Hauptfigur gibt, die man dem intellektuellen Milieu zuordnen kann, abgesehen mal von der Figur des Malers Nansen in Deutschstunde, wo Emil Nolde wohl das Modell gewesen ist, der aber in dem Sinne auch kein Intellektueller ist. Mhm. Und bei Schriftstellern ist ja die Neigung ausgeprägt, solche Protagonisten zu Helden von Büchern zu machen. Also ich will es nicht anti-intellektuell nennen, aber eine sehr deutliche Abhebung von dieser Sphäre. Im Mittelpunkt stehen eher, ich sage es einmal auch versuchsweise, einfache Menschen. Mhm. Auch das Element, sagen wir, der unmittelbaren physischen Tätigkeit. Mhm. Es sind Gärtner oder Polizisten, Leute, die mit der Natur zu tun haben, die sich auch wie Sportler beispielsweise, die im Werk ja eine gewisse Rolle spielen, physisch bewähren oder behaupten. Mhm. Naja, aber es sind in den, ich versuche ganz schnell, mir das Personal meiner Geschichten, ein sehr umfangreiches Personal, ich gebe es zu, in Erinnerung zu rufen. Und da sind selbstverständlich Pädagogen, Journalisten, ein Physiker. Es sind doch eine ganze Reihe von Intellektuellen dabei. Die aber, wenn sie reagieren, vielleicht nicht intellektuell reagieren, sondern im Hinblick auf ihre Vergangenheit ausgefragt werden, auf ihre Menschlichkeit, auf das jeweilige Problem, sehr viel mehr als auf das, was sie symbolisieren, was sie darstellen, nämlich ein Intellektueller zu sein. Das vielleicht war. Aber Intellektuelle gibt es doch schon eine ganze Reihe. Gut, aber es gibt bei Ihnen so etwas wie eine Skepsis. Aber es ist keine Skepsis gegenüber dem Intellektuellen. Überhaupt nicht. Aber doch gegen Theoriebildung. Ja, das allerdings in erklärter Weise. Denn ich meine, die Trauer der Theoretiker besteht ja darin, dass sie sich durch die Welt ständig widerlegt sehen in ihrer Theoriegläubigkeit. Ne? Weil ich das erfahren habe, kann ich die Theorie einfach nicht feiern, kann ich die Theorie nicht so zur Geltung bringen, wie es vielleicht einige von mir erwarten. Weil meine Skepsis gegenüber der Theorie, angewandt auf das Leben, so groß ist, ne? Dass es sich einfach nicht deckt mit meinen Erfahrungen. Und man schreibt ja wirklich genötigt durch Erfahrung, möchte ich sagen. In diesem Zusammenhang, glaube ich, darf ein Problem oder ein Thema nicht ganz ausgeklammert werden, Herr Lenz. Sie sind ein ungemein erfolgreicher Autor mit sehr großen Auflagen, sowohl in Deutschland wie im Ausland, in Ost und West, muss man hinzufügen. Die literarische Kritik hat dieses Phänomen des Erfolgs eigentlich nicht mit Erleichterung zur Kenntnis genommen und gesagt, hier ist ein Autor, der zur Literatur gehört und doch den Nachweis führt, dass Literatur ein breites Publikum finden kann. Im Gegenteil, der Erfolg oder auch eine gewisse Popularität ist zuweilen gegen sie ausgespielt worden, hat auch Misstrauen geweckt. Und auch auf die Gefahr einer unzulässigen Verallgemeinerung hin kann man sagen, dass man ihn im intellektuellen Milieu mit einer gewissen Distanz manchmal auch in einem gewissen, ja, ich muss sagen, herablassenden Ton begegnet, wenn man Kritiken liest. Wie erklären Sie sich das? Zunächst einmal möchte ich keine Kritiker-Schelte anheben. Ich selbst schreibe auch Kritiken und es ist sehr misslich, wenn man sich jetzt öffentlich zu wehren versucht gegen das. Ich habe lange darüber nachgedacht, soll man sich wehren? Aber ich finde es doch besser zu schweigen. Denn wie wir beide wissen und nicht nur wir beide, das Verhältnis zwischen Kritiker und Autor ist ja in Deutschland tabuisiert. Man stellt nicht richtig, man korrigiert nicht, man schießt nicht zurück, um es einmal drastisch zu sagen. Ich halte es für in der Ordnung. Es wäre ein endloser Schwanz. Der Autor ist immer mies dran, weil er als beleidigte Leberwurst dasteht. Vom Prinzip her gesehen, ganz in Ordnung. Ich habe nichts dagegen. Was die Tendenz zur Verharmlosung, so habe ich sie verstanden, angeht. Die Ihnen unterstellte Tendenz. Die unterstellte Tendenz, ja. Dass Sie Konflikte und Probleme verharmlosen. So. Nicht? Ja. Hm? So weiß ich nicht, was gewissen Kritikern dringlich erscheint oder weniger dringlich erscheint. Ich kann ja nur das machen, was mir möglich ist. Und wenn sich viele Leser entscheiden, übrigens auch manche Kritiker im Ausland, das korrigiert sich ja, natürlich, dann das Urteil dann, dann halte ich es für in der Ordnung. Ich bin sogar bereit, lieber Anjo Kästing, zu sagen, und da stehe ich bestimmt nicht allein, ich weiß, dass mehrere meiner Kollegen so denken, dass wenn man sich zu Markte stellt, wird buchstäblich mit einem Buch veröffentlicht, dass man dann darauf gefasst sein muss, Einsprüche zu erleben, Gegenwind zu kriegen, das etwas ganz Selbstverständliches. Kränkt Sie eine solche Kritik? Es gibt ja Autoren, die buchstäblich krank werden, nicht? Also die dann sich ins Bett legen müssen und sind erstmal Thomas Mann, Woche, Thomas Mann, ins Bett und dann die Faust unter der Bettdecke, nicht so geballt. Mhm. Einige Kritiken kränken mich schon. Und zwar da, wo sie über das Buch hinausgehen, über das literarische Angebot hinausgehen und den Mann treffen. Den Mann, den sie für nett und umgänglich halten, für bieder und gut, ein Bier zu trinken und so weiter. Und das wäre es schon. Nicht, wenn man dabei bleibt, was krass jetzt passiert ist im Spiegel zum Beispiel, nicht? Sie erinnern sich, wo so ein unangebrachter, wirklich der immer unangebracht, ein unangebrachter Hohn oder eine hämische Art hineingebracht wird, nicht? Und die verlängert über den Mann hinaus, dass so eine Diffamierung erfolgt, dann halte ich es nicht für fair, nicht für gut. Überhaupt nicht. Ich habe nichts gegen eine sachliche Kritik. Im Gegenteil, ich schreibe selbst Kritiken, wie ich erwähnt habe, und bin nicht immer einverstanden mit dem, was meine Kollegen schreiben. Und ich gestehe jedem das Recht zu, ebenso kritisch mit dem umzugehen, was ich mache. Das ist ganz selbstverständlich. Ich will aber doch nochmal den Versuch machen. Ich kann es nicht erklären, ja. Den objektiven Gehalt, also durch den dieses nicht generell vorhanden, aber doch ziemlich symptomatische Spannungsverhältnis begründet ist, diesen objektiven Gehalt vielleicht noch ein bisschen deutlicher zu bezeichnen. Sie haben einmal in einer Rede, glaube ich, aus dem Jahr 1962, vom wirkungsvollen Pakt mit dem Leser gesprochen. Das ist ein viel zitiertes Wort. Hängt mir an, ja. Und ein viel kritisiertes Wort. Da es, so Ihre Kritiker, den Verdacht eines einverständigen Schreibens nahelegt. Und einverständig heißt ja wohl mit einem neueren Wort eines affirmativen Schreibens. Was heißt nun Pakt mit dem Leser? Ist das ein pädagogischer Impetus? Ja, durchaus. Oder ist es die Selbstverpflichtung, dass ein Schriftsteller natürlich für Leser schreibt? Für wen denn sonst? Das heißt nicht für einen konkreten, nicht für eine Gruppe, nicht für eine Zielgruppe oder wie solche absurden Vorstellungen heißen könnten, aber natürlich, dass er nicht allein auf der Welt ist und seine Erfahrungen mit anderen vergleichen will. Ich weiß wohl, dieser Satz hängt mir sehr nach. Er wird immer wieder zitiert, nachsichtig zitiert, ironisch zitiert, herablassend zitiert. Ich habe nichts dagegen. Ich halte es nämlich für sehr viel leichter, den Leser zu düpieren, ihn herauszufordern, zu desavouieren, ihm Angebote zu machen, hermetischer Art, bei denen er nichts versteht, oder aber eine Art von Verwirrung zu stiften, vor seinen Augen, in seinem Kopf, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Das alles ist möglich. Ich habe mich, haushälterisch, wie ich zu sein glaube, gefragt, was geht eigentlich vor beim Schreiben? An wen wendest du dich? Wer ist dein möglicher Leser? Was das Lesen im Einzelnen impliziert, wissen wir. Ich habe mir gesagt, ein unbekannter Leser. Ein unbekannter Leser, den du nicht werben möchtest, das ist zu stark, aber dessen Interesse du erwerben möchtest, für deine ganz bestimmte Art, die Welt zu sehen, Konflikte zu bilanzieren und so weiter. Wie soll man diesem Leser, der doch ein potenzieller Verbündeter ist, wenn man so schreibt, also wenn man ihm diese Themen anbietet, diese Motive, die ich ihm anbiete, wenn man diesen potenziellen Verbündeten von vornherein verschreckt. Man hat viele Möglichkeiten zu schreiben. Und ich habe mich für die entschieden, die ich nun einmal gewählt habe. Man kann ja unglaubliche Dinge sagen mit einer traditionellen Sprache, mit einer einfachen Sprache, nicht? Was zuweilen bemängelt, was zuweilen kritisiert wird, und ich mache mir diese Argumente jetzt nicht zu eigen, sondern ich trage sie Ihnen nur vor, weil sie sozusagen im Umlauf begriffen sind, ist, dass Sie ein fast zu liebevolles, fast zu verständnisvolles Eingehen auf die Menschen, auf die Details, auf Landschaft, Geografie, also diese große epische Genauigkeit der großen Romane zeigen, sodass die Konflikte, um die es dann auch geht in diesen Büchern, nicht mehr deutlich genug zugespitzt werden, dass den Büchern die Schärfe und manchmal auch eine andere Form von Genauigkeit, nämlich der Konfliktbezeichnung, abhanden kommt. Zunächst einmal möchte ich aber sagen, dass ich mich nicht entscheiden kann, dies als Unglück zu empfinden, wenn ich versuche, den Menschen in seiner Welt, wie Sie sagten, liebevoll zu beschreiben, eingehend zu beschreiben, am Detail zu zeigen, woraus die Welt besteht. Sie besteht nun einmal daraus. Sie ist nicht so figuriert, dass wir den Konflikt, der gerade dargestellt werden soll, glänzend, strahlend, scharf akzentuiert wahrnehmen, sondern alles ist verdeckt, alles ist eingebettet in Gewohnheit, in Perspektive, in Umgebung, wenn man will. Man muss sich durchfragen, langsam heranerzählen an das, was einem am Herzen liegt. Das versuche ich zu tun. Langsam, langsam. Nicht? Wir können doch nicht so tun, als ob das, worauf wir aus sind, mit der Paketpost abgegeben wird. Wir wickeln es aus, da haben wir den Konflikt in seiner ganzen Übersichtlichkeit und Deutlichkeit. Sondern wir müssen uns langsam heranerzählen. Darin besteht ja auch das Erzählen im Verzögern. Und zwar nicht im artifiziellen Verzögern, im kunstvollen Verzögern, sondern in der freiwilligen Bemessenheit des Ausschreitens, ja, wenn ich so sagen darf. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die ich immer gemacht habe, die entspricht auch meiner Erfahrung in der Welt. Nun weiß ich nicht, worauf wir... Ja, Sie haben einmal gesagt, ich glaube in einem Gespräch mit Fritz J. Radatz, erzählen sei, ich zitiere jetzt, möglicherweise ein höchst konservativer Vorgang. Das könnte nun auch Thomas Mann gesagt haben, der Meister der Zweideutigkeit. Und es könnte auch Henry James gesagt haben, der Virtuose der Ambiguity, wie es bei ihm heißt. Ja, weil wir einfach nicht in der Lage sind, verzeihen Sie, wenn ich mich da so mit hineinnehme, jetzt, die uns hindernden Grunderfahrungen der Welt, die den Menschen ständig widerlegen, aus den Büchern herauszunehmen. Die Schwerkraft, die Zeit, den Tod. Wir sind alle unterworfen im Prozess des Erzählens. Und lebensfähig wird für mich ein Buch, eine Erzählung, erst dann, wenn diese Grundtatsachen zum Vorschein kommen und einfach mit hineinregieren in das Verhalten der Personen. Ob ich ein moralisches Urteil über meine Person habe. Dieses moralische Urteil, lieber Hanjo Kesting, steht vom ersten Augenblick der Konzeption fest. Nur, ich muss es vergessen machen, im Prozess des Erzählens, das heißt bei der ganzen langwierigen Beweisführung, muss ich das vergessen machen. Einfach um den Leser eine Chance zu geben, selbst den Charakter zu erfinden. Ja, das ist ja ein Angebot auf eigene Erfindung des Lesers hin, das man macht, nicht? Kann es Ihnen nicht widerfahren, dass dieser Prozess der epischen Entfaltung, der dann einsetzt, auch zur Revision des moralischen Urteils führt? Dass die Person ja, durchaus plötzlich ihre eigene Welt, ihre eigene Bedingtheit, ihre Vielfalt von Abhängigkeiten gewinnt, die dann doch das, sagen wir mal, vorgefasste Urteil über diese Figur relativieren, zumindest erschweren. Zumindest also komme ich mitunter zu dem Resultat, dass ich am Ende eines Buches einen bestimmten Charakter anders sehe als zu Anfang. Denn darin besteht beim Schreiben eine ganz große Schwierigkeit, dass man die Personen, deren Moral man nicht teilt, sehr viel achtsamer, sehr viel aufmerksamer und mit der Bereitschaft, sie zu rechtfertigen, behandeln muss, als die, die einem nahestehen. Wo man sofort sagt, das ist mein Mann, das ist mein Kumpel, dem schließe ich mich an, der trägt meine Hoffnungen. Aber gerade das Gegenpersonal, wenn ich so sagen darf, muss mit der allergrößten Achtsamkeit behandelt werden. Und das erfordert vom Autor, über seine eigene Grenze zu springen und ein Maß an Verständnis aufzubringen, das man wirklich als äußerstes Verständnis bezeichnen muss. Ja? Nun, viele Ihrer Geschichten, auch die Romane, laufen ja auf die Erfahrung des Scheiterns zu. Auf die Erfahrung von Vergeblichkeit, der großen Entwürfe ohnehin. Die Welt widerlegt alles. Ja. Und auch der vielen, vielen kleinen Entwürfe, die die Menschen so machen. Führt das zu einer Art von Geschichtspessimismus oder wenigstens Geschichtsfatalismus? Zu einem Pessimismus in jedem Fall. Aber darin verbirgt sich ja auch etwas. Ich sagte, ich kann mir nicht vorstellen, ein Schreiben, in dem nicht so eine heimliche Didaktik drin wäre, ja. Und dabei denke ich an etwas, was Camus einmal sagte, nämlich, dass die Erfahrung eines interesselosen Todes, der wirklich alles widerlegt, das, was Sie vorhin genannt haben, bis zum ganz großen und den kleinen Entwurf, ebenso wie den großen Entwurf, dass dies, das jetzt ein bisschen träumerisch gesagt, zu einer Solidarität der Lebenden führen müsste. Oder zu einer noch zu entdeckenden Solidarität. Einfach indem man darauf hinweist, dass alle unsere Aufschwünge entwertet werden, für die Katz sein werden. Und dass nur in einer gewissen Solidarität, solange wir hier auf der Welt handeln können, eine Selbstrechtfertigung bestehen könnte. Ja. Nun, diese Solidarität erinnert ein bisschen an ein großes Schlagwort des 18. Jahrhunderts. Fraternité, die Brüderlichkeit der französischen Revolution und der Aufklärung. Dieses große Projekt der Aufklärung. Das Elend der Aufklärung haben wir alle nicht. Und die jetzt so viel diskutierte Dialektik der Aufklärung oder das Elend der Aufklärung. Naja, wir können doch nicht in Endzeitvisionen baden. Wir können doch nicht sagen, es ist definitiv vorbei und so weiter. Und einfach uns mit dem Zustand der Welt abfinden. Ich glaube, das ist doch keine Möglichkeit. Aber diese beiden Pole, sagen wir mit dem Wort von Lessing, die Erziehung des Menschengeschlechts, und das trifft sich ja ein bisschen doch mit dem pädagogischen Impetus, der in ihren Büchern nicht didaktisch offen, aber doch sozusagen verborgen immer tätig ist, dieser pädagogische Impetus und die Erfahrung von Vergeblichkeit und Scheitern. Das scheint auseinander zu klaffen. Wie bringt man es zusammen? Indem man es bezieht auf eine kurze Strecke Zeit, auf Lebenszeit. Das Scheitern ist sozusagen vorgegeben und wird eines Tages unweigerlich erfolgen. Nur für die Zeit, die uns gegeben ist, für die Lebenszeit, glaube ich, lohnt es sich, in entsprechender Weise zu handeln, um auf ganz kleinem Feld, in der Nachbarschaft, in der Nähe, das zu korrigieren, was man für korrekturbedürftig hält. Und die Literatur wäre so etwas wie Anschreiben gegen diese Vergeblichkeit durch Erinnerung? Man könnte es so nennen, aber nicht allein durch Erinnerung, sondern durch das, was uns die Gegenwart einfach zu tun verpflichtet. Auf NDR 3 hörten Sie ein Gespräch zwischen Siegfried Lenz und Hanjörg Hesting, aufgenommen am 5. März in Hamburg, aus Anlass des morgen bevorstehenden 60. Geburtstags von Siegfried Lenz.